fleht um Gnade in diesem sündigen Land. Doch die Begierde ist stärker als der Glaube. Er stürzt sich hinein in die dunkle Traube. Verbotene Frucht, so süß und rein. Er will sie kosten, muss sündigen, muss schreien. Sein Glaube wankt, sein Fleisch begehrt. Die Hölle wartet, die Seele verseht. Der Crazy Scham. Er ist gefangen in diesem dunklen Wahn. Kein Ausweg in Sicht, nur die ewige Pein. Der crazy Sexualstraffader ganz allein. Crazy Sexualstraffader, ein Wolf im Schafspelz, ein dunkler Narr. Er beichtet Sünden, die er selbst begeht. Ein Spiel mit dem Feuer, bis die Seele verglüht.